Deutschlandfunk, das Feature. Die folgende Sendung beschäftigt sich mit den Anfängen einer eigenständigen deutschsprachigen Popmusik. Autor Christoph Wagner datiert diese in die späten 60er Jahre, als die Studentenunruhen das Ende der Nachkriegsgesellschaft markierten. Auch damals inspirierten Impulse der angloamerikanischen Szene. Junge Musiker nahmen sie auf, aber nicht, um sie zu kopieren, sondern um in Rock, Jazz, Folk und Straßenmusik zu ganz eigenen Ausdrucksweisen zu gelangen. In Christoph Wagners Feature »Klang der Revolte« kommen die Aktivisten von einst noch einmal zu Wort. Sie sprechen aus heutiger Sicht über die Kultur jener Zeit. Klang der Revolte, die 68er und ihre Musik. Ein Feature von Christoph Wagner. Für die Zeitgeschichte gilt 1968 als magische Zahl. Es ist die Chiffre für das Jahr, als die Jugendrebellion von Amerika nach Europa schwappte. Studentendemonstrationen gegen den Vietnamkrieg, brennende Barrikaden und Straßenkämpfe mit der Polizei bestimmten das Bild des Protests. Doch das waren nur die spektakulären Aktionen auf der unmittelbar politischen Ebene, deren Wirkungen nach dem Verfall der außerparlamentarischen Opposition bald wieder verpufften. Größere Nachhaltigkeit entfaltete die 68er-Bewegung im kulturellen Unterbau, wo sie einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel einleitete, der das Alltagsleben auf radikale Weise veränderte. Lange Haare, vergammelte Klamotten, Kommuneleben, sexuelle Revolution, Drogenkonsum, Frauenemanzipation und antiautoritäre Erziehung waren nur ein paar der Schlagworte, die damals die deutsche Wirtschaftswunderwelt der Nachkriegszeit erschütterten und einen Liberalisierungsschub auslösten. Wir müssen hier raus! Das ist die Hölle! Wir leben im Zuchthaus! Das wichtigste Medium, das die revolutionäre Botschaft der Woodstock-Generation um den Globus verbreitete, war die Popmusik. Sie konnte laut und aggressiv sein, schrill, bunt, frech, zärtlich und verträumt. So diffus die Botschaft auch war, transportierte sie doch die Vision von einer anderen Welt und einem neuen Lebensstil von Love, Peace and Happiness. Stars der musikalischen Subkultur wie Jimi Hendrix, Bob Dylan oder Frank Zappa avancierten zu Ikonen der Revolte, zu Vorbildern und Symbolfiguren, die das neue Lebensgefühl der jungen Generation exemplarisch verkörperten. In dieser Umbruchszeit, den magischen Jahren von 1967 bis 1973, wo alles offen und alles möglich schien, entwickelte sich in der Bundesrepublik eine eigenständige populäre Musikkultur, die eine deutliche Zäsur zur Nachkriegsunterhaltung markierte. Jetzt ging es anders zur Sache. Die Forderung, die Fantasie an die Macht, die die demonstrierenden Studenten auf Transparenten durch die Straßen getragen hatten, fand wohl nirgends eine derart konkrete Anwendung wie im Bereich der Musik. Die Aufbruchsstimmung und revolutionäre Atmosphäre stimulierte die Kreativität der Musiker und ermunterte zu gewagten Experimenten. Überall entstanden nun mehr oder weniger originelle Ansätze einer neuen Rock-, Jazz-, Folk- und Straßenmusik, die im besten Fall in produktiver Weise die starken Impulse der angloamerikanischen Musikszene mit europäisch-deutschen Einflüssen zu einer individuellen Ausdrucksweise verarbeiteten. Joachim Irmler, Keyboardspieler der Gruppe Faust, spricht nicht für sich allein, wenn er die musikalischen Visionen der damaligen Zeit umreißt. Also wir wollten halt im Gegensatz zu anderen Gruppen, das war ganz schnell klar, wir wollten nicht englische und amerikanische Musik nachspielen. Wir haben eben versucht, was ganz Eigenständiges zu finden. Und ich denke halt, weil wir nicht unseren ganz und gar am Rockschema orientiert haben, das hat uns eben offensichtlich herausgehoben. Der Rock'n'Roll der späten 50er Jahre, den Ted Herold als deutscher Elvis verkörpert hatte, wurde in den 60er Jahren von der Beatmusik abgelöst. In Deutschland entstanden nun zahlreiche Beatbands, die ohne Ausnahme englische Vorbilder kopierten. Die Beatles-Euphorie kannte keine Grenzen. Die Gruppen konkurrierten darum, die deutschen Beatles zu sein. Im Hamburger Star Club, wo die Pilzköpfe aus Liverpool 1962 ihre Karriere begonnen hatten, fand 1964 ein Talentwettbewerb statt, der bezeichnenderweise unter dem Motto »Wer spielt so wie die Beatles?« stand und bei dem es darauf ankam, Beatles-Stücke so originalgetreu wie möglich nachzuspielen. Die Lords gewannen die Ausscheidung und wurden zu »Deutschlands Beat-Formation Nummer 1« gekürt. Das war der Stand der bundesdeutschen Popmusik vor 1967. When I was born, you know, I couldn't speak and go. Mitte der 60er Jahre kam Bewegung in die internationale Musikszene. Die Popmusik entfaltete eine ungeheure Dynamik. Alles geriet in kreativen Fluss. Plötzlich wehten neuartige Klänge über den Kanal und den Atlantik, die das simple Muster der Beatmusik in komplexere Formen und buntere Klänge überführten. Die Beatles experimentierten mit den vielfältigen Möglichkeiten der Studiotechnologie. Jimi Hendrix entlockte seiner Gitarre die bizarrsten Klänge. Pink Floyd kreierten psychedelische Soundcollagen und Bob Dylan sang den programmatischen Titel »The Times, They Are Changin'«. Unter dem Eindruck dieses Trends, der die Subkultur zum Mainstream machte, traten nun auch in Deutschland junge Musiker hervor, die weiterreichende Visionen verfolgten. Underground-Gruppen wie Amondyl, Tangerine Dream und Soul Caravan bastelten nicht nur an kühneren Stilformen, die weit über das bloße Nachspielen hinausgingen, sondern vollzogen auch sonst einen radikalen Bruch mit den herrschenden Lebensverhältnissen. Sie stiegen aus. Helmut Hattler erlebte die stürmische Phase in Berlin, wo der damals 19-jährige Bassist gerade mit drei Freunden dabei war, die später erfolgreiche Rockgruppe Kran aus der Taufe zu heben. Vor allem waren wir ja auch in der Zeit in Berlin, wo es studentisch wirklich ziemlich hart zur Sache ging. Wir sind total oft in Demos gerutscht, festgenommen worden dort und verhört worden, nächtelang. Wir sind einfach lang gelatscht und sind halt irgendwie festgenommen worden. Die Stimmung war halt sehr, sehr hart und sehr heftig in der Zeit. Also es war im Prinzip, also jeder hatte eigentlich die Hoffnung, dass es eine Revolution im Bewusstsein gibt. Nicht nur eine äußere Kulturrevolution, sondern dass es eine Bewusstseinsrevolution gibt. Und das hat natürlich auch extreme Blüten getrieben. Also der Weg ins bürgerliche Leben hat man sich eigentlich im Prinzip so richtig verbaut, auch durch äußere Erscheinungsformen. Ich habe mich, lange Haare war eh klar, aber wirklich super schrill, also irgendwie auch äußerlich dargestellt mit meinen amerikanischen Witwenbrillen. Und also es war einfach so, wir sind anders, wir sind raus aus dem bürgerlichen Lauf. Viele Leute, die wirklich hinter sich die Brücken abgebrochen hatten. Das war eine gemeinsame Entscheidung. Das war auch, glaube ich, in dieser Tragweite nur gemeinsam zu machen. Also wir haben Blutsbrüder, die gesagt haben, lass uns gemeinsam probieren und gucken, was passiert. Ohne Rückversicherung, ohne zu wissen, ob man irgendwie auf dem Markt was gebacken kriegt oder der Markt war sowieso überhaupt keine Frage. Es war einfach für die schon Angeturnten und die noch Abgeturnten so. Ne? Das Wohnmodell der Kommune als Gegenbild zur bürgerlichen Kleinfamilie schien damals für viele junge Musiker die einzig adäquate Existenzform. Hier sollte die Trennung zwischen Kunst und Leben aufgehoben werden. Man wollte sowohl gemeinsam revolutionäre Musik machen, als auch neue Formen des Zusammenlebens erproben. Um sich von den Zwängen und Normen bürgerlicher Verkehrsformen und den Mechanismen der kapitalistischen Gesellschaft zu befreien, wurde in vielen dieser Kommunen sowohl das Privateigentum als auch die Privatsphäre abgeschafft. Im Jargon der Zeit hieß das, den Alltag revolutionieren. Oft zogen die Musikkommunen aufs Land, nicht nur, weil dort die Mieten billiger waren und man leichter ein geräumiges Haus finden konnte, sondern auch, weil man sich abseits des Großstadtrummels ungestörter der Musik widmen konnte. Wir sind ja rum in Köln und Berlin und München und Hamburg. Und dann haben wir gemerkt, wenn wir auf dem Land wohnen, haben wir viel mehr Ruhe und nicht dauernd Besuch von irgendwelchen Gruppen, die uns überfallen und da Rauchparty feiern wollen. Beschreibt Mani Neumeier, der Schlagzeuger der Formation Guru Guru, die Beweggründe der Stadtflucht. Ähnliche Motive waren auch für die Gruppe Faust ausschlaggebend, sich im leerstehenden Schulhaus der kleinen Gemeinde Wümme zwischen Hamburg und Bremen niederzulassen. Joachim Irmler, der Tastenmusiker der Band. Wir wollten raus aus der Stadt. Wir wollten also nicht in der Stadt bleiben. Das war, also die Idee war, zusammenziehen, irgendwo auf dem Land, uns von dem Rest der Welt abschotten. Also die ersten Monate, da durfte niemand auf Besuch, durfte niemand in die Stadt. Also ich meine, man hat das natürlich nicht hundertprozentig mit Stacheldraht verfolgt. Aber das Prinzip war das. Es war auch das Interesse groß genug, dass man eben wirklich das wissen wollte, mit wem habe ich es zu tun. Es sind ja auch durchaus Eifersüchteleien und alles, all das ganze Ding, das ist eine richtige Gehirnwäsche, läuft da ja ab. Die ländliche Idylle entpuppte sich nicht selten als reiner Wunschtraum. Querelen nicht nur ums Abspülen, Putzen oder Einkaufen konnten für Zündstoff sorgen. Auch sonst gab es viele Möglichkeiten, sich im täglichen Beisammensein ziemlich auf die Nerven zu gehen. Etliche Musikkommunen brachen schnell wieder auseinander. Nicht so die Gruppe Kran, die sich auf dem Gutshof Windtrupp am Rande des Teutoburger Walds einnistete, der ihnen vom Grafen Metternich, einem Kunstmäzen, mietfrei und ohne Bedingungen zur Verfügung gestellt wurde. Bassgitarrist Helmut Hattler kann sich noch lebhaft an die stürmischen Jahre erinnern. Bei uns war es nicht so, dass wir im Dorf gewohnt haben, sondern wir haben absolut am Ende eines 3 Kilometer langen Feldwegs, Waldwegs, über kleine Brücken ging, irgendwie gewohnt. Da war nichts mehr, nichts. Da waren Wälder und Wälder drumherum und es ging eigentlich nur auf diesem Weg rein und raus. Das war halt die absolute Abgeschiedenheit auf dem Land. Wir haben uns ein ganz grobes Muster gestrickt und das war keine Vorschriften. Kein Privateigentum, es gab keinen Spülplan, es gab keinen Putzplan, es war einfach alles auf deshalb wollte man ja auch ein Bewusstsein schärfen dafür, für das, was anliegt, und dass man die Nöte des anderen mitkriegt und seine eigenen formuliert und so weiter, was natürlich nie hundertprozentig klappt. Zimmer direkt neben der Küche gehabt, bin morgens der Erste gewesen, der aufgestanden ist, weil ich immer so ein bisschen außerhalb der heftigen Feierer-Party-Menschen war. Hab dann halt einfach den Abend noch gerochen, der vor 2 Stunden wahrscheinlich erst zu Ende gegangen ist, weil der ganze ausgedrückten Kippen im Essen von gestern und so, also diese Abteilung. Irgendein Kind mit vollgeschissenen Windeln kommt frierend zur Tür rein. Also diese Bilder gehen mir auch nicht aus dem Kopf. Das waren einfach die unerquicklichen Dinge, die einfach dieses absolut laissez-faire mit sich gebracht hat. Und ich bin dann oft auch rausgegangen aus dem Haus, um meine Ruhe zu haben. Ich bin einfach irgendwie ein paar hundert Meter weiter irgendwie auf einen Baumstamm gesetzt und habe das Land und das Haus angeguckt und habe den Kopf geschüttelt und gesagt, das ist ja unfassbar, wie schön das ist. Und da drin tobt das erste selbstverwaltete Irrenhaus Deutschlands. Trotz Zank, Chaos und vieler zerplatzter Träume bot das Kommuneleben auf dem Land dennoch enorme Möglichkeiten für Musiker, sich selbst zu verwirklichen und als Gruppe ein eigenes Selbstverständnis zu entwickeln. Das Wichtigste war, man verfügte über Zeit, genügend Zeit, sich intensiv auszutauschen und kennenzulernen. Man konnte endlos Ideen und Vorstellungen diskutieren und sie sogleich ofenfrisch im Proberaum ausprobieren, ohne dabei Rücksicht auf die Nachbarn nehmen zu müssen. Gleichzeitig kam der Schritt ins Kommuneleben einer Art Verpflichtung gleich, die den anderen Beteiligten signalisierte, dass man es ernst meinte mit dem Profimusikertum und sich keine Hintertürchen offen hielt. Für mich war das damals die Form, Musik zu machen. Die anderen, die das nicht so gemacht haben, die haben eher ausgelacht, weil das war nur eine halbe Sache und so. Erinnert sich Schlagzeuger Mani Neumeier, der sich mit Haut und Haaren in das Wagner stürzte und mit seiner Gruppe Guru Guru in ein Dorf im Odenwald zog. Es ging nur um die Musik eigentlich bei uns. Ich kann mich erinnern, ich habe tagelang, jeden Tag, 24 Stunden nur überlegt, was kann ich machen für die Musik? Was können wir machen, dass Guru Guru auffällt oder besser zum Zug kommt? Oder es ging nur um die Musik. Wir haben ein paar Mal in der Woche geprobt und im Monat vielleicht zwischen 3 und 8 Mal gespielt. Und das war uns dann kein Weg zu weit. Wien, Zürich, Hamburg, egal wo. Paris, wir sind überall hin. Es war natürlich viel Power dahinter. Man war immer zusammen, konnte immer über die Musik reden und es war sehr intensiv. Wir haben uns halt außer mit den Drogen auch mit allen anderen Sachen beschäftigt, andere Musikkulturen und auch eigene Sachen reingebracht. Die Songform aufgelöst. Es ging ja nicht mehr so Refrain und A, B, A oder so, sondern auch mal 20 Minuten. Einfach durch, wie die Inder so lang, aber doch ganz anders wie die, weil wir haben mit neuen Bauklötzen gearbeitet. Häufig begegneten die Dorfbewohner den Neuankömmlingen mit Skepsis. Das bunte Völkchen wurde misstrauisch beäugt, vor allem weil sein Verhalten selten den Sitten und Gebräuchen des Fleckens entsprach. Nur langsam gewöhnte man sich an den gegenkulturellen Fremdkörper, wie Joachim Irmler über die kleine Ortschaft Wümme zu berichten weiß, das für ein paar Jahre zur Wahlheimat der Gruppe Faust wurde, die sich dort im alten Schulhaus einmietete. Als wir nach Wümme kamen, waren die Leute mit recht argwöhnisch. Also da wurden dann alle ihre Töchter, haben sie alle eingesperrt und mit großem Argwohn die Schule beobachtet. Und dann kamen oft dann also Autos und haben geguckt. Wir waren natürlich damals auch, heute schwer vorstellbar, doch sehr der Nacktkörperkultur zugetan. Wenn es warm war, hat man sich ausgezogen. Sobald nur ein bisschen Sonne kam, gab es nichts Tolleres als irgendwo die Bank raus und nackt frühstücken. Ja, so war das natürlich auch. Wir haben also da ziemlich viel angeeckt. Lass uns auf die Reise gehen, anderes Land zu suchen, wo man den Sommer ohne Whisky erträgt und im Winter ohne Kohlen auskommt und das Leben nicht müde macht, in andere Landschaft. Eng verbunden mit den neuen Rock-Sounds waren die Drogen. Haschisch und LSD wurden als Mittel zur Bewusstseinserweiterung betrachtet, die ungeahnte Dimensionen im Gehirn freisetzen und der Fantasie auf die Sprünge helfen konnten. Darüber hinaus wurden Drogen als Schlüssel zum globalen Frieden begriffen. Denn, so die Logik, wenn alle high wären, würden die Menschen ihre Aggressionen verlieren und es würde keine Kriege mehr geben. Angeregt von den Vorgängen in San Francisco, der Welthauptstadt der Hippies, mit seinem psychedelischen Musik-Underground und den Acid-Test-Konzerten, wurde der Drogenkonsum auch in der deutschen Rockszene fast obligatorisch. Zu kiffen oder einen Trip zu werfen, wurde zur Pflichtübung, mit der man Dazugehörigkeit demonstrierte. Es war der Aufnahmeritus in den Kreis der Eingeweihten. Bei Konzerten waberten riesige Haschischschwaden über das auf dem Boden ausgestreckte Publikum und bei Open-Air-Festivals wurde sporadisch davor gewarnt, dass unreine Substanzen in Umlauf seien. Aus anderer Landschaft. Kranbassist Helmut Hattler. Für Drogen war im Prinzip so sehr Pflicht, dass es schon fast Faschismus war. Also wer keine Drogen genommen hat, der wurde angeguckt, als ob er irgendwie von vorgestern gewesen wäre und irgendwie vielleicht noch heimlich eine Hakenkreuz-Banderole irgendwie unter dem Pulli trägt. Also es war einfach Pflicht, dass man zumindest mal LSD probiert hat. Ich habe das auch probiert, es hat mich irgendwie ziemlich aus dem Latschen gekippt und habe ziemlich lange gebraucht, um das alles irgendwie aufzuarbeiten, was da alles passiert ist. Das hat mir dann auch gereicht. Es gibt aber Leute, die einfach hunderte von Trips eingenommen haben und das merkt man irgendwie auch heute noch, finde ich. Es gab ja auch Leute, die dachten dann, sie laufen eigentlich immer ein bisschen bergauf, obwohl es bergab ging. Also es gab dann wirklich schon auch Schäden in irgendeiner Form. Die Selbsteinschätzung leidet halt einfach. Das hat auf die Musik selber relativ wenig Einfluss, hat aber auf die Hörgewohnheit der Leute einen großen Einfluss. Da hörst du einfach falsch und das darf man eigentlich sich selber und dem Publikum auch nicht antun. Aber wenn alle gleich drauf sind, zum Beispiel früher waren halt alle, am Anfang war es dann Lambrusco und Kiffen und da konntest du eine Stunde ein Stück spielen, war auch okay. So, und die Leute lagen auch mehr oder weniger mit ihren Parkas und Schlafsäcken in ihren verfilzten Klamotten irgendwie und haben den Tönen hinterher gedacht und es ging halt relativ langsam. Deshalb langsame Stücke mit wenig Tönen war halt perfekt. Da im Zuge der 68er-Bewegung alles politisch verstanden wurde, konnte selbst der Drogenkonsum als Akt der Verweigerung definiert werden. Ähnlich wie The Grateful Dead, eine der führenden Rockformationen der psychedelischen West Coast-Szene, propagierten auch Mani Neumeier und Guru Guru offensiv den Gebrauch von Drogen, um die Fantasie in andere Sphären zu schicken und damit die Auftritte der Band in galaktische Erlebnisse zu verwandeln. LSD-Marsch hieß eines ihrer berühmtesten Stücke, das sich in drogenbeeinflusster Langsamkeit entwickelte. schwäbischen Raum hatten wir auch Konzerte und vorm Konzert dann einfach LSD eingenommen. Und das kam dann so nach einer Viertelstunde, wo wir auf der Bühne waren. Und wir wussten manchmal gar nicht mehr, was wir spielten. Aber wir wussten, wir sind da am Konzert und haben jetzt da 2 Stunden lang zu sein. Und die Leute sind entweder weggelaufen oder ganz nah hergekommen. Und es war eine sehr intensive Geschichte. So. Also ich glaube, so Platten wie UFO oder hinten, die wären nicht so entstanden. So eine Musik hat sonst auch keiner. Also Amandül und Ken und viele andere waren manchmal direkt brav gegen Guru Guru in der Zeit damals. Obwohl die meisten deutschen Rockgruppen sich nicht direkt politisch engagierten, verstanden sie sich doch als Teil eines größeren politischen Zusammenhangs, der aufrührerischen Gegenkultur. Man trat in Jugendhäusern und autonomen Kulturzentren auf, spielte auf Unifeten und gab Konzerte in der Provinz, die von der dörflichen Hippie-Szene organisiert wurden und wo alle bunt bemalten VW-Busse aus der näheren und weiteren Umgebung vor der Dorfsporthalle parkten. In der aufgekratzten und konfrontativen Atmosphäre dieser Jahre waren Streitigkeiten mit lokalen Behörden an der Tagesordnung. Leicht konnte es passieren, dass bei einem Popkonzert in der örtlichen Turn- und Festhalle die Polizeistunde nicht eingehalten wurde und schon konnte es eine Anzeige wegen nächtlicher Ruhestörung geben, wenn nicht schon zuvor der Hausmeister einfach den Strom abgestellt hatte. Manche Rockbands ließen sich von solchen Schikanen wenig beeindrucken und schreckten ihrerseits mit bewussten Provokationen die Öffentlichkeit auf. Soul Caravan, eine Musikkommune aus Wiesbaden, war eine Formation, die ab und an mit Tabubrüchen für Schlagzeilen sorgte. 1969 wurden sie bei einem Auftritt in Neustadt an der Weinsteige in einen Konflikt mit den Autoritäten verstrickt, mit dem sie ursprünglich gar nichts zu tun hatten. Tim Belbe war damals der Saxophonist der Band. Der hatte wohl die Schülerzeitung eine Pornozeitschrift herausgegeben. Und da war natürlich, es gab natürlich ein Eklat in diesem kleinen Ort. Und diese Schülerzeitschrift hat dann gleich anschließend ein Fest veranstaltet, wo wir dann gespielt haben mit, glaube ich, 1 oder 2 anderen Gruppen. Und es, wie gesagt, die Stimmung war also irgendwie aufgeheizt. Und wir haben eben gemerkt, dass also Polizei im Bühnenhintergrund sich versteckt hielt und irgendwie beobachtete. Und als die dann anfingen, uns den Strom gelegentlich abzuschalten, wurden wir natürlich irgendwie wütend und haben gedacht, naja, also, so könnt ihr das ja nun mit uns nicht machen. Und wir hatten damals eine Nummer, die nannte sich Short Short, We Want Short Short. Und bei dieser Nummer haben also der Hans und ich die Hosen runtergelassen. Und in dem Moment, wo wir das also gemacht haben, stürmte die Polizei die Bühne und hat mich also von der Bühne herunter verhaftet. Und das Konzert war dann damit unterbrochen und ich wurde also in angetrunkenem und völlig verkifftem Zustand aufs Polizeirevier geschleppt. Mir wurde eine Blutprobe entnommen. Und derweil sind also die Konzertbesucher, haben eine Demo zur Polizeirevier gemacht. Im Gegensatz zur Rockszene blieb die Revolution im Jazz allein auf die Musik beschränkt. Die subkulturellen Begleitakkorde fehlten fast völlig. Wo ließen sich jetzt auch Jazzmusiker die Haare und Bärte länger wachsen und trugen indische Hemden und Kettchen? Doch waren die meisten zu große Individualisten, um in eine Wohngemeinschaft zu ziehen. Dagegen zündeten die neuen Klänge mit voller Wucht. Elektrische Rocksounds sowie elektronische und psychedelische Töne ließen nicht wenige Jazzmusiker aufhorchen. Der Stuttgarter Pianist Wolfgang Dauner war einer von ihnen. Beatles, Jimi Hendrix und diese Leute, die haben großen Einfluss auf uns gehabt, weil wir eben nicht nur so mit Scheuklappen, also ich mindestens nicht nur mit Scheuklappen jetzt im Jazz orientiert war, sondern ich habe mich schon immer für alle Musik interessiert. Ich war da so überzeugt davon, dass man diese Grenzen durchbrechen muss. Lange Haare, irgendwelche Klamotten mit Klingeln dran und so weiter und so fort. Man hat dieses Schemata einfach durchbrochen in jeder Richtung. Ob es in der Kleidung war oder im Aussehen und überhaupt, ja. Es war aber auch nicht einfach. Aber so wie es halt eben ist, wenn man eine bestimmte Vorstellung hat, ist einem das auch völlig egal. Bis in die Covergestaltung hinein war der Paradigmenwechsel zu spüren. Intensive Farben von Silber über Lila bis Orange gaben nun auch Jazzalben ein hippiehaftes Flair. Die schemenhafte Abbildung einer Person, die einen riesigen Joint raucht, verlieh etwa einer Plattenhülle von Wolfgang Dauners Gruppe etc. von 1970 eine psychedelische Dimension. Die Jazzmusik steuerte in dieselbe Richtung. Rockrhythmen, Soundcollagen und ein vollkommen elektrifizierter Sound sorgten für Pop-Appeal, wobei die Elektronik zum eigentlich revolutionären Vehikel wurde, mit dem sich der traditionelle Rahmen des Jazz aufbrechen ließ. Am elektrischen Jazz schieden sich die Geister. Teile des Publikums reagierte alles andere als enthusiastisch auf Dauners neue Experimente. Wohl waren die Jüngeren begeistert von der Öffnung zu Pop und Rock, doch empörten sich andere nicht nur über die immense Lautstärke. Damals war Elektronik ein richtiges Reizwort für die. Ja, also das war irgendwo eine gefühlslose Musik, die scheinbar, ja, das war mit einer irrsinnigen Berührungsangst verbunden. Also das Jazzpublikum hat ja immer, da war immer die Hälfte des Saales war total dagegen und die Hälfte war dafür. Das war für uns die ideale Ausgangsposition sozusagen. Es gab ein Paradox. Obwohl die Studentenrebellion sehr artikuliert war, machte die wenigste Musik explizit politische Aussagen. Wohl schrieb Wolfgang Dauner ein Stück mit dem Titel Vision 68, das sich in Happening-Manier mit der damaligen Situation befasste, doch das richtete sich vor allem an Intellektuelle und Avantgarde-Fans. Das konkret politische Denken der rebellierenden Jugendlichen drückte sich dagegen eher in den Songs der verschiedenen Politrockgruppen aus, die, obwohl in der Szene verpönt, in Deutsch sangen, um überhaupt verstanden zu werden. Die erste Gruppe, die 1967 mit deutschen Songtexten arbeitete, war das Karlsruher Musikkollektiv Checkpoint Charlie, das Rockklänge mit Agitprop-Theater verband. Die Kölner Gruppe Flot de Cologne verstand die Popmusik gleichfalls als Transportmittel für politische Inhalte und wandte sich mit Revuen wie Fließbandbabys Beat Show und Profitgeier direkt an Lehrlinge und Jungarbeiter. Eher dem radikal-anarchistischen Flügel verbunden, fühlte sich das Berliner Musikkollektiv Tonsteine Scherben, das den Träumen und Utopien nach Veränderung in Liedern wie Keine Macht für niemand Ausdruck verlieh. Reißen wir die Mauern ein, die uns trennen. Kommt zusammen, Leute, lernt euch kennen. Du bist nicht besser als der neben dir. Keiner hat das Recht, Menschen zu regieren. Im Norden, im Westen, es sind überall dieselben, die uns erpressen. In jeder Stadt und in jedem Land heißt die Parole von unserem Kampf. Heißt die Parole von unserem Kampf. Frecher Witz und plebejischer Spott gehörte zum Repertoire der Straßenmusikgruppen, die damals entstanden und maßgeschneiderte Lieder für ganz konkrete Anlässe lieferten, ob Demonstrationen, Streiks oder Hausbesetzungen. Auf subversive Art wandelten sie Gassenhauer- und Schlagermelodien in angriffslustige Polizsongs um, machten sich über Wohlstandsideologie und Konsumdenken lustig oder zogen Respektspersonen und Ordnungshüter durch den Kakao. Als Plattform dieser Szene fungierte der Münchner Trikont Verlag. Achim Bergmann war einer seiner Gründer. Ja, du wurdest halt hineingeschleudert, also lebensgeschichtlich, in eine hochdramatische Bewegung. Es war einfach das Unbehagen an vielen Sachen in der Gesellschaft. Und welche Befreiungswünsche kommen da, die mit Rock'n'Roll, mit Gammlerbewegung, mit der, ganz wichtig zum Beispiel für viele wie für mich auch, diese Filmbewegung, die da kam aus der Neuen Welle, aus Frankreich, Italien und so weiter. Das waren ja alles, das waren ja Sachen, die ein Lebensgefühl grundierten, die mit dieser Gesellschaft halt in Kollisionen geraten mussten. Und wir wussten nur, wir können nicht einfach auf der Kulturebene, jetzt auf der Musikebene, wir können nicht einfach Teil von Rock'n'Roll sein. Das ist auf der einen Seite klar, aber auf der anderen Seite ist es nicht präzis genug, um in deiner Umgebung mit, für dich selber als radikale Minderheit hier, wolltest du einfach was haben, um dir selber Mut zu machen. Dann wolltest du was haben, was Leute ansprechen kann oder potenziell Leute ansprechen kann. Und so hat sich dann dieser Musikarm Sponti, linksradikale Musik in und um Trikont, hat sich dann so entwickelt. Das war Gebrauchsmusik, die wir einfach haben mussten, weil es nichts gab. Das ist der herrschte Blues, das ist der herrschte Blues. Man öffnet den Tresor und was kommt da hervor? Der pleite Geier mit dem ganzen Nest voll Eier und dem Kopf voller Moos und dem Schnabel voller Schmus. Da singt er seine herrschte Blues, denn Ivan herrschte Blues. Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack. Zu einer Instanz für Straßenöffentlichkeit in Köln und weit darüber hinaus wurde Klaus der Geiger, der tagespolitische Skandale in griffige Lieder goss und damit selbst bei ganz normalen Leuten Anklang fand. Klaus von Wrochem, so sein bürgerlicher Name, war ursprünglich Interpret avantgardistischer Musik gewesen. Im Zuge seiner Politisierung durch die 68er-Rebellion hatte er sich vom klassischen Konzertbetrieb abgewandt, der ihm elitär und esoterisch vorkam, wobei ihm ein Besuch in den USA die Augen für die konkreten Eingriffsmöglichkeiten der Straßenmusik geöffnet hatte. Die Platten von Klaus dem Geiger wurden gleichfalls vom Münchner Trikont Verlag vertrieben. Für Achim Bergmann verkörperte der Kölner Musiker ein neues Modell von Gegenöffentlichkeit auf der Straße. Eine der Elemente, die uns beeinflussten politisch, war die italienische neue Arbeiterbewegung, die bei Fiat und in anderen Fabriken damals mehr wie eine Rebellion machten. Die sind hergekommen, weil sie Gastarbeiter waren und haben uns halt Singen beigebracht. Die haben einfach gesungen ihre Sachen, die sie eine Liedtradition, eine italienische Liedtradition umgesetzt in neue Songs, zum Teil alte Melodien, zum Teil Schlagermelodien, zum Teil neue Sachen und haben die einfach kollektiv gesungen. Und das war so ansteckend auf uns, die wir dachten, wir haben von uns überhaupt, also aus Deutschland heraus, überhaupt nichts, auf was wir uns beziehen konnten. Also haben wir mit denen gesungen und dann gab es Leute, die haben halt dann daraus in deutschsprachig Songs gemacht. Das so Sponti-Lieder, das war der Tommy und das mobile Einsatzorchester damals. Und daraus kamen ganz viele solche Sponti-Gruppen. Die haben einfach Songs gemacht mit Melodien. Das war musikalisch nicht besonders anspruchsvoll, aber war hocheffektiv emotional. Es waren einfach Zusammenrottungen musikalische, die Gebrauchsmusik machten für die Zeit. Juppeidi und Juppeida, Hausdurchsuchung hat sie ja. Juppeidi und Juppeida, sie sind wieder da. Du schläfst gerade einen Rausch aus, da klingelt's an der Tür. Es klingelt ganz impertinent, wach auf, ich glaub die Hose brennt. Du taumelst in dein Unterhemd, die Uhr zeigt eben vier. Juppeidi und Juppeida, Hausdurchsuchung hat sie ja. Juppeidi und Juppeida. Das Akkordeon in Tommys mobilem Einsatzorchester, einer der berühmtesten Sponti-Kombos, bediente gelegentlich der junge Soziologiestudent Heiner Goebbels, der heute als einer der renommiertesten zeitgenössischen Komponisten in Deutschland gilt. Angezogen von der vitalen Polizszene in Frankfurt, hatte Goebbels im Sponti-Milieu eine Heimat gefunden und unternahm bald erste Gehversuche in Richtung Musik. Außerdem fing er an, über die Verbindung von Politik und Musik nachzudenken. Ich habe mit dem mobilen Einsatzorchester, mit Tommy, haben wir bei irgendwelchen Streiks oder Veranstaltungen gespielt. Ich habe Akkordeon gespielt, mir dafür sozusagen erarbeitet und habe dann eigentlich über eine Nähe zur Musik und auch zu den Äußerungen von Hans Eisler mir zugetraut, mit so einem Blasorchester, wie es einige Vorbilder auch schon gab, das auch in einer direkten, musikalischeren Weise zum Ausdruck zu bringen. Ich kannte mich mit Steinewerfen weniger aus, dazu war ich irgendwie zu ängstlich, war auch kein großer Redner auf den Teach-Ins. Ich habe gedacht, okay, das ist mein Gebiet, da kann ich vielleicht irgendwie etwas zu beitragen. Und das Blasorchester war ja dann eine sehr ergiebige, produktive und auch spannende Mischung von sehr unterschiedlichen Biografien. '81 löste sich das sogenannte linksradikale Blasorchester auf. Das Konzept schien ausgereizt und nicht mehr das adäquate Mittel, um musikalisch auf die Auseinandersetzungen der Zeit zu reagieren. Zu diesem Zeitpunkt waren auch die radikalen Töne aus dem deutschen Rockuntergrund längst verstummt und hatten dem flotten Pop der neuen deutschen Welle Platz gemacht. Die Straßenmusik der Spontis war mit dem Verfall der linken Szene ebenfalls verschwunden und auch im Jazz war die Zeit der Experimente vorbei. Der innovative Impuls der Jugendrebellion hatte sich erschöpft. Der Klang der Revolte war verklungen. Doch nicht für lange. Schon in den 90er Jahren gab es Anzeichen für ein Revival. Eine junge Generation von Musikern begann die alte Garde neu zu entdecken. Nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch in England und den USA tauchten jetzt vermehrt Musiker und Bands auf, die sich als glühende Verehrer der alten Krautrock-Sounds erwiesen. Die Kölner Gruppe Kraftwerk wurde als Pionierensemble von Techno und House gefeiert. Die Mitglieder von Can avancierten zu Vorbildern bei Anhängern der hypnotischen Schule des Rock. Und die neue Szene von Ambient- und Elektronikmusikern sahen in den kosmischen Kurieren um Tangerine Dream ihre Urväter, während sich junge Avantgardisten auf die Gruppe Faust aus Wümme beriefen und damit die Sounds der 68er-Rebellion für die Gegenwart fruchtbar machten. We are stardust. Klang der Revolte, die 68er und ihre Musik. Sie hörten ein Feature von Christoph Wagner. Sprecherin Bettina Schulmann. Ton und Technik Hans-Martin Renz und Genia Hoppenrath. Redaktion Frank Kämpfer. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2002.